voll Idiot und will mich provozieren. Der kommt mir ja gerade recht und er weiß nicht, was nun passiert. Es ist wieder so ein Arschloch und der geht mir auf den Geist. Und ich mach ihm klar, dass ich auf Diskussion scheiß. Sag mal, willst du? Oder was hast du für ein Problem? Ich glaub, es dann hat. Es ist Zeit für dich zu gehen. Sag mal, willst du? Was ist in deinem Kopf nicht richtig? Geh mir aus dem Licht und verpiss dich. Da kommt doch gleich die Polizei und fragt mich, was das soll. Das wäre keine Art und Weise, ich sei ein dummer Poll. Da platzt mir gleich der Kragen und ich stelle keine Fragen. Tu doch einfach das, was ich dir sag sage. Sag mal, willst du? Oder was hast du für ein Problem? Ich glaub, es donnert. Es ist Zeit für dich zu gehen. Sag mal, willst du? Was ist in deinem Kopf nicht richtig? Geh mir aus dem Licht und verpiss dich. Dann später vor dem Kani, da sind wir schon per Du. Denn wir kennen uns aus allen Zeiten, meinen Namen kennt der Richter gut. Er fragt mich, ob ich's niemals lerne, es sei doch endlich gut. Ich schau zu ihm nach oben und frag ihn in meiner Wut. Sag mal, brennst du oder was hast du für ein Problem? Ich glaub, es donnert, es ist Zeit für dich zu gehen.